Das ist der PO, Freunde, seid ihr bei uns, seid mal laut. Und könnt ihr's packen, dann befreit uns, denn ihr seid die Crowd. Ich geb ein lautstarkes Arschlecken auf die Industrie. Hört, wie wir weiter unsere Bars rappen, ein Fick auf Krieg. PAL Merchandise, eure Raps sind Virgin-like. Selbst wenn es gestört ist, hey, Mannheim Potter, Bird is right. Ich stell nen Antrag auf olivgrüne Smarties und bring die Hackbällchen zur Bühne. Ey, scheiß auf eure dummen Partys. Ich komm mir vor wie Peter Lustig ohne Löwenzahn. Wer rappt nur einfältig, hielten mich nur noch die Mösen warm. Ekelhaft, guck, was ich für ein Pegel schaff. Nur der, der die Regeln rafft, bekommt Respekt, kommt vom Fleck, das ist Gegenkraft. Und scheiße bitte, nicht immer das gleiche bitte. Stell mal die Weiche bitte, geh mal auf die Reise bitte. Diese Kollabo hat den Ursprung in Community. Ist das zu viel Input, dann nimm dir deine Stute, flieh. Du hast den Mut nicht mit, wir können dazu nichts sagen. Halten die Truth im Blick, ihr könnt uns gerne mal fragen. Das ist der Merchandise, P-A-L, Arschleck. Denn unsere Liebe steckt in Bars und das war's, der. Du hast den Mut nicht mit, wir können dazu nichts sagen. Halten die Truth im Blick, ihr könnt uns gerne mal fragen. Das ist der Merchandise, P-A-L-I-P. Das ist der neue Scheiß, seid ihr bei uns, dann flieg, flieg. Wir sind erwachsene Männer, komm und verpassen euch Banger. Wir sind Deutschraps, gute Seele, ihr verblassenen Sänger. Ich fühl mich unter euch wie ein Besucher im Zoo. Ich bin originaler Hip-Hop, wo habt ihr Boost, euren Flow? Ich bin Roy McKee, Kreuzer Jakob, ABS Tone, Azad, Zabba, spring den Shit, der dich atmen lässt. Tripp und ich schlag dich weg. Rap ist mehr als Autos, kleine Flitschen, Posen, Guns, Buns und ein Stapel Cash. Tanz wie beim Hafenfest. Ich kann keinen von euch Vögeln respektieren, Bell und ich, guck die Chefs sind hier, ich baue spucke Texte, die dein Ego auf die Probe stellen. Und mach euch drauf mit Lyrics wie die schöne bunte Drogenwelt. Du hast ein Label, das dich Banker an den Hoden hält. Ich hab ne riesen Fame, die mich jeden Tag auf den Boden stellt. Ich will kein Star sein, ich rappe für Rapper und Domies rappe, weil ich muss nicht anders kann, nämlich Rapper Donis. Du hast den Mut nicht mit, wir können dazu nichts sagen. Halten die Truth im Blick, ihr könnt uns gerne mal fragen. Das ist der Merchandise, P-A-L Arschlecker, denn unsere Liebe steckt in Bars und das war's, der.